Kundgabe 3460. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.3.1945. Selig sind, die Barmherzigkeit üben. Selig sind, die Barmherzigkeit üben, die in Not und Drangsal dem Nächsten beistehen und ihm helfen, sie zu überwinden. Meine Gnade ruht sichtbar auf ihnen, denn sie erfüllen meine Gebote. Sie lieben mich selbst, weil sie dem Nächsten, meinem Geschöpf, Liebe entgegenbringen. Wer hilflos und verlassen ist, der wird die Liebe dankbar empfinden, die ihm entgegengebracht wird. Sie wird Gegenliebe erwecken, und was das bedeutet, könnet ihr auf Erden nicht ermessen. Dass jeder Liebesfunke ein Freiwerden von der Gegenmacht bedeutet, ein Wandel, der die Rückkehr zu mir einleitet, die nur in der Liebe stattfinden kann. In jeder irdischen und geistigen Not empfindet der Mensch eine liebende Hilfe wohltätig. Die Liebe wirket als Kraft, denn sie ist ja von mir als der ewigen Liebe ausgehend und kann nur lebenerweckend wirken. Eine Hilfeleistung gebärt gute Gedanken und gute Empfindungen. Es wird die Seele des Mitmenschen berührt und angespornt zu gleichem Wirken. Und jedes Liebeswirken ist ein Entfernen von meinem Gegner, also eine Verringerung der Entfernung von mir. Werke der Barmherzigkeit zu üben, erfordert die Not der Zeit, wo Leib und Seele kranken, wo körperliche Leiden die Folgen der seelischen Not sein müssen, auf das die Menschen sich besinnen und den Weg zu mir finden. Und diesen Weg weiset ihr ihnen, so ihr Barmherzigkeit übet, so ihr in uneigennütziger Nächstenliebe den Mitmenschen aufrichtet, an Leib und Seele durch gute Werke, tröstenden Zuspruch und liebevolle Fürsorge. Dann kann Körper und Seele gesunden, weil letztere die Kraft der Liebe spüret und sie stark und willig wird, mir zuzustreben. Die Liebe wird Gegenliebe erwecken, und wo der Liebesfunke entfacht wird, dort kann ich selbst schon wirken, weil ich überall sein kann, wo die Liebe ist. Und wo ich bin, ist die Not nicht mehr so groß, entsprechend dem Liebesgrad, in welchem der Mensch steht. Darum suchet eifrig, durch Liebe Gegenliebe zu erwecken, und ihr erlöset die Seelen durch eure Werke der Barmherzigkeit. Erlösung der Seelen aber trägt euch ein glückseliges Los ein im Jenseits, wo stets nur die Liebe gewertet wird und die Seelen es euch danken ewiglich, dass ihr ihnen den rechten Weg gewiesen habt. Amen.